Eine sehr gewichtige Bestätigung der Vergiftung enthält die Tatsache, dass die Missionskongregation der Lazaristen, eine der angesehensten Missionsgesellschaften der katholischen Kirche, in einem von ihr offiziell herausgegebenen Werke, Mémoire de la Congrégation de la Mission, Paris 1865, den Bericht als vollwertiges Aktenstück aufgenommen hat, mit dem die Vergiftung oft bestimmteste ausgesprochenen Worten. Deshalb stellt auch J. Friedrich aufgrund des Berichtes und der Bestätigung in den Memoirs die Tatsächlichkeit der Vergiftung als sicher hin. Siehe zur Verteidigung meines Tagebuches Nördlingen 1872, Seite 10 und folgende und Abhandlungen der 3. K&K Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 13. Band, 2. Abteilung, Seite 95 und H. Reusch, ein gewiss vorsichtiger Forscher, nennt die Vergiftung wahrscheinlich. Auch den gesamten übrigen Inhalt der Memoirs d'Orich, der für den Jesuitenorden denkbar ungünstig ist, übernehmen die Memoirs als durchaus glaubwürdig, ja, sie machen einleitend dazu eine Mitteilung, welche die Zuverlässigkeit der Memoirs über alle Zweifel stellt. Einen Blick hinter die Kulissen des chinesisch-malabarischen Dramas, in dem der päpstliche Kardinallegat Tournon den Tod fand, lässt auch eine nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesene Äußerung des Jesuiten Cordara tun, der 35 Jahre lang offizieller Historiograph des Ordens gewesen war. In einem äußerst wichtigen, später eingehend zu besprechenden Geheimberichte an seinen Bruder berichtet Cordara, dass Innozenz der XI. Gegen die Jesuiten wegen ihres Verhaltens in der chinesischen und indischen Mission ein sehr scharfes Dekret erlassen habe, das, wenn es öffentlich geworden wäre, sehr schlimm für die ganze Gesellschaft gewesen wäre. Denkwürdigkeiten des Jesuiten Cordara zur Geschichte von 1740 bis 1773, Döllinger, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kulturgeschichte der 6 letzten Jahrhunderte, Regensburg 1883, Band 3, Seite 3. Der Tod des Papstes verhinderte die Veröffentlichung. Sein Nachfolger, Benedikt XIII., der, wie Cordara selbst sagt, ganz in den Händen der Jesuiten war, alles seinem Günstlinge Coscia überließ, die wichtigsten Ämter für Geld feil hatte und nur auf Bereicherung seiner Familie bedacht war, unterließ die Verkündung des den Orden beschämenden Dekretes. Erst als Benedikt XIV. In zwei rasch aufeinander folgenden Bullen 1742 und 1744 mit äußerster Schärfe die Jesuiten an ihre Gehorsamspflicht erinnerte, erfolgte zögernd die Unterwerfung. Es gibt keinen stärkeren Beweis für die Unwahrheit der jesuitischen Prahlerei von der unbedingten Ergebenheit des Ordens gegen Rom und für die Skrupellosigkeit, mit der die Jesuiten auch gegen das Papsttum arbeiten, wenn es sich um Verfechtung ihrer Interessen handelt, als diesen. Auch das Verhalten des Ordens bei seiner Aufhebung durch Clemens XIV. Im Jahre 1773 lässt, trotz aller gegenteiligen Behauptungen von jesuitischer Seite, die feierlich gelobte unbedingte Unterwürfigkeit unter den Papst stark vermissen. Im Abschnitte über die Aufhebung des Jesuitenordens komme ich darauf zurück. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Folgendes zum Gegenstande beisteuern. Als Leo XIII. Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts Frieden mit Preußen zu machen suchte, wurde dadurch im Jesuitenorden eine feindselige Stimmung gegen ihn wach. Während dieser Zeit habe ich von meinem damaligen Ordensgenossen die heftigsten Ausfälle gegen den Papst gehört, zumal die Jesuiten Pachtler und Katrain taten sich in Maßlosigkeiten hervor. Das Jubiläum eines solchen Papstes, es handelte sich um das Bischofs- und Priesterjubiläum Leos XIII., der die Interessen der Kirche so schlecht wahre, dürfe nicht gefeiert werden. Die Gehässigkeiten gingen so weit, dass ich mich veranlasst sah, an den Ordensgeneral Underlady zu schreiben und unter Hinweis auf die satzungsgemäße Ergebenheit an den Papst um sein Einschreiten zu bitten. Eine Antwort erhielt ich bezeichnenderweise nicht, und das Scherbengericht über den Papst nahm ungestört seinen Fortgang. die von Leo XIII. In die Wege geleitete Beendigung des Kulturkampfes widersprach eben dem Egoismus des Ordens, der durch kirchenpolitischen Frieden aus dem Vordergrunde des Interesses zu verschwinden fürchtete. Deshalb der Zorn auf den Papst, deshalb die Unbotmäßigkeit gegen die päpstlichen Maßnahmen. Das Keuschheitsgelübde. Was das Gelübde der Keuschheit betrifft, so bedarf es einer Erläuterung nicht, da bekannt ist, wie vollkommen es zu beachten ist, indem wir nämlich durch Reinheit der Seele und des Leibes die Reinheit der Engel nachahmen sollen. Zu dieser Vorschrift der Ordenssatzung macht der Jesuit Genelli die geschichtliche Bemerkung: Hinsichtlich der Keuschheit verdient hervorgehoben zu werden, dass die Gesellschaft hierin so unantastbar dasteht, dass ihre Gegner ihr nie einen gegründeten Vorwurf haben machen können, obgleich die Lebensweise der Jesuiten mitten in der Welt und dem Verkehr mit jeder Art Personen sie den schärfsten Blicken aussetzt und ihr Dienst sie in so häufige Gelegenheiten und Gefahren bringt. Das Leben des heiligen Ignatius von Loyola, Innsbruck 1848, Seite 230. Gern soll erkannt werden, dass Unkeuschheit den Jesuitenorden nicht als dauerndes Laster durchseucht hat, dass der widernatürliche Zölibatszwang in ihm nicht derartig verheerend gewirkt hat wie in so vielen Teilen der römisch-katholischen Geistlichkeit. Aber mit aller Deutlichkeit muss ausgesprochen werden, dass auch in diesem Punkt die jesuitische Theorie und jesuitische Praxis sich gegensätzlich gegenüberstehen und dass die Äußerungen jesuitischer Schriftsteller, wie die eben gehörte, des Jesuiten Genelli über die Engelreinheit des Ordens Unwahrheiten sind. Gerade auf dem Tätigkeitsfelde, das der Orden vor allen anderen als seine Ruhmesdomäne bezeichnet, auf dem Gebiete der Jugenderziehung, haben die Jesuiten den Tribut geschlechtlicher Menschlichkeit ausgiebig entrichtet. Im ersten Teil habe ich den Gegenstand vorübergehend gestreift, hier ist ausführlicher davon zu handeln. Heinrich von Lang, Vorsteher der Bayerischen Staatsarchive, teilt aus den jetzt in Münchner Reichsarchive lagernden Papieren der oberdeutschen Provinz des Jesuitenordens Informationen mit, das heißt Berichte, die von den Oberen der Provinz über Mitglieder des Ordens an den Ordensgeneral nach Rom gesandt werden. Siehe Jacobi Morelli, Gesellschaft Jesu Amoris, München 1815. Zunächst berichtet Lang ausführlich über die schon im ersten Teile erwähnten sodomitischen Verfehlungen des Jesuiten Jakob Marell mit Zöglingen der Jesuitenanstalt zu Augsburg. Lang legt Originalbriefe der Jesuiten Bauhölzer, Erhard und Osterpeuter vom 3. Juli, 22. September und 26. Dezember 1698 vor, welche sie in ihrer Eigenschaft als Beichtväter, Konsultoren und Rektoren von Augsburg aus an den Provinzialoberen Martin Müller gerichtet haben und in denen die abscheulichsten Einzelheiten über das Treiben ihres Ordensgenossen Marell berichtet werden.